dass ich es weiß. Um mich zu ändern fällt unsagbar schwer auf der Suche nach mehr. Einer reingeschraubt, in Gesellschaft und mit Kumpels sein. Am nächsten Morgen allein, am Morgen allein, am Morgen allein, ganz allein. So dreh ich mich mein ganzes Leben im Kreis. Und das Schlimme ist, dass ich es weiß. Doch mich zu ändern fällt unsagbar schwer auf der Suche.